Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das Thema heute Nacht heißt Leben in der ehemaligen DDR. Unser Bundespräsident sagt ja immer so schön, dass wir uns unsere Biografien erzählen sollen. Und das wollen wir heute Nacht mal versuchen, zumindest von der einen zur anderen Seite. Meine Frage an euch, die Ostdeutschen und an ehemalige Ostdeutsche, die jetzt im Westen, in Westdeutschland leben: Welche schlimmen oder auch guten Sachen kommen euch in den Sinn, in die Erinnerung, wenn ihr an euer Leben in der DDR denkt? Und ich will das Thema gerne noch ein bisschen erweitern. Welche Erfahrungen habt ihr im Osten nach der Wiedervereinigung mit den Westdeutschen gemacht und umgekehrt? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über das Thema, dann ruft an 0130 29 11 0130 29 11. Es geht los heute Nacht mit Veit und der ist 21. Hallo. Jo, hallo. Ja, Veit, hallo. Ja, so wie gesagt, ich bin aus Ostdeutschland, beziehungsweise Ex-Ostdeutschland. Ja. Und ja, es gab halt wirklich schon krasse Dinge, die man da so erleben konnte. Du lebst jetzt nicht mehr? Ich bin noch in Ostdeutschland, also in der Nähe von Weimar. Ja. Und ja, also da gibt es wirklich, wie gesagt, so schlimme Dinge, die man eigentlich so gar nicht glauben kann. Also die dir jetzt aus deinem Leben in Erinnerung kommen? Ja, genau. Erzähl mal. Also, das ist eigentlich jetzt hauptsächlich nur über die Schule. Mhm. Zum Beispiel war da alles verboten, was so mit Werbung oder so zu tun hatte. All die Beutel oder irgendwas Ähnliches durfte nicht irgendwie in der Schule damit rumgelaufen werden. Mit oder all so. Die Beutel? Ja, zum Beispiel. Oder was weiß ich, Karstadt oder irgendwas. Ja. Also wenn ihr aus dem Westen solche Sachen geschickt bekommen habt, war das verboten, damit dann in die Schule zu gehen? Richtig. Mhm. Es war, ja, also wie gesagt, da gab es Appells oder so, wo dann alle antreten durften. Und wenn da jemand so einen Sticker von Billy Eid oder was auch immer auf der Jacke hatte, dann wurde der vor alle Augen runtergerissen, zum Beispiel. Mhm. Also da wurde ganz hart gegen vorgegangen. Ist dir das selbst mal passiert auch? Ja, was ganz Witziges eigentlich. Und zwar, ich durfte bei meinen Eltern Westfernsehen, sage ich jetzt mal so, anschauen und unter anderem auch Pumuckl. Und da war, dritte, vierte Klasse war ich da gewesen. Und da habe ich dann auch irgendwo mal einen Katalog gesehen mit Pumuckl, also Ranzen und Federtasche. Und das habe ich mir halt wirklich gewünscht. Und habe das auch bekommen. Und das ist ja, wie gesagt, total verboten gewesen. Und dann zumal war ich noch Klassenbester gewesen und ja, der ist dann halt mit Pumuckl-Ranzen und Federtasche durch die Schule gelaufen, haben sich halt die ganzen Direktionen da, so Direktoren so an meine Eltern gewandt, was das soll und so, und wollten halt wirklich, dass ich den nicht mehr trage, beziehungsweise nicht mehr in der Schule nehme. Hast du dadurch richtige Nachteile erfahren? Insofern eigentlich nicht. Ich muss sagen, ich war schlau und ja, nee, also jetzt das so speziell von Lehrern und so kam da weniger rüber. Mhm. Ich muss sagen, wir sind also ländliche Gegend, untereinander auch vertraut. Die Lehrer sind mit meinem Vater in Handball oder so gegangen und da war es nicht ganz so extrem. Jetzt hast du gerade das Thema Schule angesprochen. Mhm. Wie war das denn, wenn ihr in der Schule... Gab es so etwas wie Gemeinschaftskundeunterricht, Politik oder Geschichte? Natürlich wird es das gegeben haben. Also, es gab Geschichte auf alle Fälle. Da wurde halt auf alle Fälle der Sozialismus in die in den Himmel gehoben. Mhm. Dann gab es in den 19... Was wäre passiert, wenn du als schlauer Schüler, weiß ich jetzt, in einer gehobeneren Klasse, Kritik an dem System geübt hättest, in dem ihr damals gelebt habt? Ja, im schlimmsten Falle wäre dann eines Tages mal die Polizei dann vor der Haustür gewesen, hätte geklingelt. Ja. Hätte das dann auch Konsequenzen gehabt, vielleicht auf die Karriere? Auf alle Fälle, auf die Karriere? Lebensweg, ja, auf alle Fälle. Ja. Das ist klar. Und ja, wenn sich das System nicht gewandelt hätte, hätte ich mich halt überwinden müssen, 3 Jahre zur Army zu gehen und dann mein Ziel zu erreichen. Also SED oder so wollte ich wirklich nicht gehen. Es ist... Jetzt hast du so ein paar Beispiele gebracht mit der Aldi-Tasche, Pumuckl und so. Kommt dir noch was in den Sinn? Du warst ja noch relativ jung, ne, in der Zeit. Ja, was also auch total schlimm war, zum Beispiel Bravo. Böses Blatt durfte man eigentlich nicht lesen. Da gab es so die riesen Superposter-Starschnitt und so. Und da habe ich dann halt mitbekommen, einer war von uns aus der Klasse Depeche Mode-Fan, riesiger Depeche Mode-Fan, und der hat dann halt 250 Mark rübergeblättert für so ein kleines Posterchen. Dazu muss man zusagen, dass die Eltern so alle beide zusammen im Monat vielleicht 1-2 verdient haben. Ja, Wahnsinn. Das war eine Menge Geld. Durfte man denn dieses Plakat überhaupt aufhängen? War das erlaubt? Also eigentlich nicht, aber im Zimmerchen dann wurde es dann doch stolz präsentiert, wenn eine Party oder so ist, und alle saßen dann da und haben halt mal an die Wand geschaut. Ah, der Beschmort. Ja. Falk, du warst 16 bei der Wiedervereinigung? Ja, ne? 17, ja, 17, genau. Ja, genau. Was war das für dich für ein Gefühl? Du bist ja nur in dem System aufgewachsen und kanntest nichts anderes. Und plötzlich war die ganze Welt in Aufruhr und alles brach weg, was so für dich System und Werte und Fundament darstellte. Also wie gesagt, meine Eltern waren halt recht offen. Wir haben auch Westverwandte, sage ich jetzt mal so, in Aachen im Wuppertal, zu denen ich auch Kontakt gehabt habe. Ich habe mich mit meiner Großcousine in Aachen geschrieben. Es war eigentlich... Ja, wirklich nur eine Neugier, das halt mal alles anzuschauen, aber jetzt wirklich mit dem Gedanken zu spielen, halt die große, bunte Glitzerwelt da unbedingt nun zu erleben und immer zu erleben, war nicht so mein Wunsch gewesen, weil meine Eltern auch gesagt haben, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Weinst du der DDR eine Träne nach? Nee, also ich persönlich nicht, weil ich finde, jetzt kann man als Mensch, ist man wirklich zwar auf sich gestellt, man bekommt nichts mehr in den Hintern geblasen, aber man hat jetzt wirklich die Chance, wenn man wirklich den Willen hat, was zu tun oder was zu werden, dann hat man die Chance dazu. Ja. Lieber Fall, danke für deinen Anruf. Alles Gute. Jo. Was hast du für Pläne beruflich? Also ich will jetzt demnächst nach Essen gehen. Essen? Hier bei uns um die Ecke? Ja, genau. Ja, ich war jetzt auch in einigen Fitnessstudios gewesen. Ich bin nebenbei Aerobic-Trainer und habe da schon einen Job und so bekommen. Also in der Branche willst du was machen? Ja, und dann außerdem studieren. Wunderbar. Jo. Alles Gute. Danke. Bis bald. Ciao. Okay, ciao. Claudia, 14 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Claudia, von wo rufst du an? Aus Tübingen. Aus Tübingen? Ja. Ja, nicht aus Thüringen, sondern aus Tübingen. Nee, aus Tübingen, bei Stuttgart. Okay, also ich bin jetzt seit fast 7 Jahren hier in Tübingen. Ja, kommend aus Ostdeutschland. Ja, aus Berlin. Aus Berlin, aus Ostberlin. Ja, genau. Okay, und ich habe mich jetzt eigentlich ganz gut hier eingelebt, muss ich sagen. Doch allerdings hatte ich auch so meine ziemlich schlechten Erfahrungen hier. Moment, ich muss mal eben fragen, seit 7 Jahren, das heißt vor der Wende, ne, seid ihr rübergegangen? Ja, wie? Mit Ausreiseantrag, also bin ich abgehauen. Ja, kannst du dich daran noch erinnern, wie das damals war? Ja, also wir haben Ausreiseantrag gestellt und wir mussten, glaube ich, so 2 Jahre warten, ja genau 2 Jahre. Weißt du, warum deine Eltern das gemacht haben? Das ist ja nur ein schwerer Schritt, alles zu verlassen und ein ganz neues Leben anzufangen. Ja, das war mit allem Möglichen zu tun. Du musstest ja wirklich, wenn du was Bestimmtes haben wolltest, musstest du ja in etlichen Geschäften rumfahren und suchen. Und also, das war mit auch ein Grund, ja, finanziell und also die, waren, die ganze Lage überhaupt. Die waren des Systems überdrüssig. Ja, genau. Und, ja. So, dann seid ihr rübergegangen. Und du musstest aus deiner alten Schule raus? Ja. Ist ja auch nicht so toll. Nee, das ist nicht toll. Und wie waren dann so die ersten Tage, Wochen, Monate hier im Westen? Also die ersten 3 Monate waren ganz okay. Die haben sich alle super um mich gekümmert. Da haben wir bei Verwandten erst noch gewohnt. Mhm. Und dann sind wir hier nach Tübingen gezogen. Mhm. Von Messing aus Tübingen. Und da bin ich in der Schule und danach, also wenn die Schule aus war, haben sie mich immer praktisch terrorisiert. Ja, geh doch dazu hin, wo, also geh doch zurück, wo du herkommst, und haben mich halt auch geschlagen und ja, komm, verpiss dich. Und aber das hat sich hoffentlich dann irgendwann eingerenkt und eingelevelt. Ja, ich bin dann zu einer Lehrerin gegangen, habe ihr das gesagt, was die da mit mir machen. Ich habe es echt nicht mehr ausgehalten. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, da habe ich auch gedacht, das ist jetzt, weil ich von drüben komme, behandelt die mich so, ja, das ist normal. So sind die nun mal in dem Alter und das musst du vielleicht verstehen. Mhm. Und also ich fand es ganz grausam hier. Ich konnte gar nicht fassen. Oh, ich wollte immer zurück und also ich war ziemlich fertig. Ja. Hattest du denn sonst, so abgesehen jetzt von diesen Schwierigkeiten in der Schule, auch Heimweh? Und dann nach Berlin? Ja, ziemlich, doch. Ja. Weil die Schule dort, die hat mir doch ziemlich gefallen, wo es da immer mit der FDJ und so, das fand ich nicht so toll, mussten immer in Uniformen auf dem Schulhof und so ein Zeug. Aber die Schule an sich war wirklich okay, hat mir auch Spaß gemacht und meine ganzen Freunde und... Die waren alle weg, ne? Die waren alle weg, ja genau. Hast du dich denn jetzt hier richtig eingelebt? Ja, so richtig. Also so richtig. Ich bin jetzt so richtig glücklich und ich will um keinen Preis zurück, was ich da so alles sehe, oh Gott. Nun ist es ja aber Gott sei Dank da auch anders und halt nicht mehr so wie früher. Wie denkst du denn so im Nachhinein, du hast ja nicht so viel mitbekommen, bis zum Alter von 7 Jahren kriegt man nicht so die Masse mit, aber immerhin einiges ja doch auch schon. Wie denkst du denn so im Nachhinein über die DDR? Also ich konnte meine Eltern früher nicht verstehen, die haben immer gemeckert, ach so, also scheiß Osten und ja rüber, hoffentlich bald. Und ich konnte gar nicht verstehen, aber jetzt im Nachhinein, jetzt man lernt ja Geschichte und so, hört man ja auch vieles drüber und Fernsehen und so. Ich kann verstehen, doch, klar. Aber ich habe natürlich nicht so mitbekommen. Für mich war alles wunderschön, Kindheit toll und hat mir echt Spaß gemacht. Aber hast du denn mal, sind deine Eltern mit dir mal an die ehemalige Zonengrenze gefahren? Hast du das mal gesehen, wie das aussah? Oder ja, aber ich habe auch ein Mauerstück und alles. Ja, weil das ist ja auch so eine Sache. Also die jetzt nachkommen, die Generation, die kennen das ja gar nicht mehr. Auch diese schrecklichen Anblicke, die Berliner Teilung, wie das aussah, die Mauer oder wie... ist an dem Grenzstreifen eben aus, da. Aber du hast das noch mitbekommen. Ja, das habe ich schon noch mitbekommen. Ja. Also grundsätzlich so alles in allem sagst du, du bist froh, doch, dass deine Eltern rübergegangen sind. Ja. Und so die Erinnerungen an dieses System sind auch nicht so der Knaller. Ne, ist nicht so der Knaller, aber ich bin froh, jetzt hier zu sein und mir hat es aber drüben wirklich sehr gut gefallen und ich möchte jetzt eigentlich auch gar keinen Fall wieder zurück. Wart ihr nochmal in Ostberlin, deine Eltern, jetzt nach der Wiedervereinigung und du? Ja, waren wir. Und gefällt's dir? Ja, doch. Also es hat sich sehr viel verändert. Ja. Und zum Guten. Und es gefällt mir doch wirklich super. Ich habe auch viele meiner alten Freunde besucht. Aha. Und es war echt ein tolles Erlebnis. Gab es denn da, Claudia, noch Kontakt zu deinen alten Freunden, als du dann hier rübergekommen bist? Konntet ihr euch schreiben oder anrufen? Nö, den Kontakt habe ich eigentlich nicht so aufrecht gehalten. Durften die das überhaupt dann mit dir schreiben? Wahrscheinlich nicht, ne, oder? Also durften doch. Ich denke schon, dass die mitschreiben durften. Denn ihr wart ja sicher nicht dann sehr hoch angesehen in der ehemaligen DDR, ne? Als Leute, die abhauen? Ja, mein Gut. In dem Haus, wo wir gewohnt haben, da waren so ziemlich alle schon weg. Da waren wir die Einzigen, die noch so gewohnt haben. Und ja, hoch angesehen, mein Gott. Da war so jeder Zweite weg. Ja. Eigentlich alle abgehauen. Liebe Claudia, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Und für deinen weiteren Weg auch alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Okay, danke, ciao. Jetzt begrüße ich herzlich den Achim und er ist 40 Jahre alt. Hallo. Ja, grüß dich, Domian. Wir hatten schon mal das Vergnügen. Hatten wir? Ja, mit der Frau in Ägypten. Mit der Frau in Ägypten, ja, ich weiß. Ja. Aber das ist jetzt überhaupt nicht das Thema. Das ist jetzt überhaupt nicht das Thema, sondern das Thema ist, dass ich ein Erlebnis mit dem Staatssystem in der DDR hatte. Bist du dort aufgewachsen? Ich bin da aufgewachsen, ja. Wie lange hast du da gelebt? 18 Jahre. Sag eine Jahreszahl? 72. Bis 72? Ja. Und dann? Ja, bin ich abgehauen. Wie hast du es geschafft? Mit dem LKW, mit dem Freund. Ach ja, erzähl mal. Das war ja nur auch nicht so, was man so nebenher machen kann. Ganz kuriose Tage. Wir wollten da nicht abhauen. Wir wollten eigentlich nach Ost-Berlin. Und das hat sich dann irgendwie ergeben, dass wir die Autobahn verwechselt haben. Und dann hat ein LKW angehalten. Der kam, glaube ich, aus Hannover. Mhm. Und wir waren immer der Meinung, also das waren viele, viele Ostdeutsche, die haben immer geglaubt, also jeder Westdeutsche hätte nichts anderes zu tun, als irgendwelche Leute rüberzuholen oder zu wissen, wie das ginge. Das war halt so eine verbrämte Vorstellung. Mhm. Und wir haben dann auch den LKW-Fahrer gefragt, ob er denn nicht wüsste, wo noch ein Weg frei ist und so. Und der hat dann also ganz spontan? Ja, ganz spontan. Ohne es vorher geplant zu haben? Ohne geplant zu haben, jedenfalls nicht an dem Tag. Also den Gedanken hat man immer gehabt. Ich glaube, den hat fast jeder Jugendliche damals da gehabt. Ja. Und er hat auch ganz spontan gesagt, ja. Ach. Und wir haben über nichts geredet, wir haben es einfach so stehen lassen und ich verstehe es heute nicht, wie das gelaufen ist. Also das ist einfach nur... Was ist denn dann genau passiert? Ja, wir sind dann einfach weiter mitgefahren. Mit dem... Mit dem LKW-Fahrer. Ganz normal in der Kabine vorne? Erstmal in der Kabine, ja. Bis kurz vor der Grenze, so 5 Kilometer vor der Grenze. Und dann ging mir irgendwie so ein Blitz durch den Kopf, denke, also jetzt muss er ja irgendwie uns toll verstecken. Also irgendein ganz super Versteck oder sowas, ne? Und das war aber nicht. Sondern ich habe ihn gefragt, wo soll man sich jetzt verstecken? Und er sagt, ja, also du gehst vorne in die Kabine, ins Bett und ich tue was drüber und der andere legt sich vorne in die Plane. So, und wir haben auch nicht drüber nachgedacht, welche Konsequenzen das hat, überhaupt nicht. Wir haben das einfach gemacht. Ich weiß auch nicht, wie das abgelaufen ist heute. Also ich verstehe es heute noch nicht ganz. Also normalerweise denkt man darüber nach. Moment, und die haben euch dann nicht erwischt? Nee. Ach, das kann man gar nicht glauben. Doch. Mein Gott, ich bin so oft durch die ehemalige DDR gefahren. Und was war das für ein ätzendes Theater immer an den Grenzen, dass die uns teilweise sogar noch den Benzintank durchstochen haben. Ich verstehe es heute nicht, wie das gelaufen ist. Ihr beiden seid dann ohne großes Aufsehen in den Westen gekommen. Standen wir dann plötzlich Mutterseelen allein. Quasi von heute auf morgen? Ja. Das ist wirklich eine unglaubliche Sache. Was haben eure Familien gesagt? Ja, also es war am Anfang war es toll, ne? Und dann nach 4 Wochen ging der Katzenjammer los, ne? Das war dann ganz schlimm, ne? Und einer von uns zurück. Ach, der eine ist wieder zurück? Ja, aber nur um Leute nachzuholen. Also wir haben gelost, wir beiden, ne? Wir wollten unsere Freundin nachholen, weil wir hier niemanden hatten und irgendjemanden noch haben wollten. Und uns hat ein Grenzer erzählt, dass an der Grenze für Grenzgänger extra Zäune überlappt sind, also wo ein schmaler Durchweg ist, den man aber nur unmittelbar sieht, wenn man davor steht, also so eine optische Täuschung, ne? Mhm. Da werden Grenzgänger durchgeschickt und Agenten durchgeschleust, ne? Mhm. Und er hat uns das genau beschrieben und wir haben gesagt, okay, einer von uns geht. Und einer ist von uns gegangen und ist auch rübergekommen, der hat das auch gefunden, komischerweise, ist aber dann in die Stolperanlagen der Grenze reingeraten, ist dann erwischt worden. Oje, und dann? Ja, dann hat er ein Jahr drüben gesessen und dann habe ich ein Jahr eben nicht gesehen und dann ist er wieder ausgewiesen worden, weil er halt schon die Staatsbürgerschaft der BRD hatte. Ja. Und dann haben wir uns halt wieder gesehen. Das ist ja Abenteuer, was du da erzählst. Ja, das ist ein bisschen abenteuerlich. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben. Ja, ist aber so. Aber das ist eigentlich gar nicht das Thema. Ich wollte eigentlich über eine Geschichte in der DDR reden. Nämlich? Nämlich von diesem berüchtigten Kinderknast in Torgau. Ja. Ich war da drinnen gewesen und ich habe geglaubt, das wäre schon längst vergangen und weit weg. Und als ich gestern gehört hatte, dass es um die DDR ging, dann kam das alles wieder hoch. Und ich habe so eine mächtige Wut bekommen auf die Aufseher damals. Also eins am anderen, es gab einen berüchtigten Kinderknast in Torgau, ne? In Torgau, jawohl. Und du warst in diesem Kindergefängnis? Ja, das war so mehr so eine Abschreckungsanstalt. Das wurde extrem streng und... Also in der Erziehungsanstalt? Ja, das war ein bisschen... Mehr noch? Mehr noch. Also es wurde auch gezüchtigt und geprügelt und trainiert. Wieso bist du da reingekommen? Ich hatte die Arbeit niedergelegt. Wie alt warst du da? Da war ich 16. Und warum hast du die Arbeit niedergelegt? Das hat den Grund gehabt, weil... Erstens musste man sagen, 68 schwappte so die ganze Hippie-Bewegung und die Welle rüber. Mhm. Ich wollte, das Thema hatte vorhin schon mal angesprochen, ich wollte in der Schule eine Plastiktüte von Karstadt mitnehmen. Ich wollte auf meiner Arbeit, hatte ich mir lange Haare damals wachsen lassen. Ich habe Jeanshosen getragen und wurde dauernd diskriminiert. Also ich musste vor der FDJ damals antreten und eine Rechenschaft ablegen und ich habe einfach meine Meinung vertreten. Mhm. Und das hat den Leuten nicht gefallen. Also da war eine ganz normale Meinungsäußerung schon Grund, dass man in die Mühlen der Stasi oder der Justiz geriet? Ja, je nachdem, wie man sie nach außen repräsentierte. Ja. Und das ging dann ganz schnell. So, jetzt kamst du in diesen Kinderknast. Wie lange warst du da drin? Die Regel war, weil es eben ziemlich hart war, dass das erste Mal ein Vierteljahr oder 4 Monate und das zweite Mal ein halbes Jahr. Ja, und da ist es hart zugegangen, sagst du? Ja. Was genau hat man da mit euch gemacht? Es ist so, man ist zum Schock erstmal reingekommen und ist in eine Zelle gesperrt worden. Mhm. Die Zelle war nichts drinne, außer ein Kübel, wo man halt seine Notdurft drauf machen durfte. Das Bett wurde früh um 7 rausgenommen und abends um 8 reingetan. Es bestand aus einer Holzbretsche. Mhm. Früh bekam er zwei Doppelschnitten mit irgendetwas drauf und eine halbe Tasse Kaffee. Mhm. Und ich hatte, wie gesagt, nach 3 Tagen hatte ich wirklich Halluzinationen. Mhm. Also ich hatte so einen Durst, also ich hatte wirklich irgendwo gedacht, an der Wand hängt da jetzt ein Wasserhahn oder so. Mhm. Seid ihr da misshandelt worden auch? Ja, und zwar... In welcher Form? Die Regel war, dass man dort alles im Laufschritt erledigen musste. Mhm. Das heißt, angewinkelte Arme und sofort loslaufen, egal wie weit es war. Mhm. Und wenn das nicht gemacht wurde, dann hatte der, die meisten Aufzieher hatten einen riesen Schlüsselbund mit so Eisenschlüsseln dran. Mhm. Und die kriegte man dann ins Kreuz rein. Mhm. Und was sehr beliebt war, war mit dem Wasserschlauch, mit dem C-Schlauch von der Feuerwehr, die Leute an die Wand festzunageln. Und das hat mächtig weh, wenn einer weiß, was ein Feuerwehrschlauch für einen Druck hat. Mhm. Achso, also das den Wasserstrahl quasi auf einzuhalten, ja, ja, man ist ja, an die Wand gepresst dann dadurch. Ja, ja, richtig. Mhm. Und das gab schon mal, also es gab schon blaue Flecke. Mhm. Also es war schon ziemlich heftig, vor allen Dingen, weil auch, ich war zufällig im Sommer drin, mhm. Und da wurde also nach der Arbeit, also wenn man 8 Stunden Arbeit hinter sich hatte, ja, wurde im Hof, das war so ein Militärhof, wurde dann 2,5 Stunden Grundausbildung gemacht. Welche Art von Arbeit musstet ihr da leisten? Da wurden für die metrische so Hasbohrrohre gebohrt. Mhm. Wir mussten also den ganzen Tag bohren. Ja. Und das waren meistens Jugendliche von 14 bis 17 Jahre. Mhm. Das hieß, wenn die also ziemlich fertig waren von der Grundausbildung und vielleicht nicht von der Konstitution so kräftig, ja, da gab es schon ein paar abgerissene Finger oder irgend sowas ähnliches. Ja. Das ging dann ruckzuck und das wurde auch nicht groß. Also eine ganz, ganz üble Erinnerung, ne, die du ja hast. Ja, also ich muss auch sagen, Dinge. Es ist, ich habe gedacht, es wäre vorbei, aber es ist, die Erinnerung ist noch ziemlich heftig. Mhm. Wie lange insgesamt warst du dann in diesem Knast? Ich war 4 Monate. 4 Monate, das hat dann aber auch gelangt, ne? Ja, das hat mir gelangt. Ja. Also es war schon. Und da kann man dann natürlich auch den Grund verstehen, dass man dann mit 18 Jahren die Schnauze voll hat und raus will, ne? Ja, ich wollte vorher schon raus. Mhm. Ich hatte das, glaube ich, auch bei meiner Arbeitsstelle mal irgendwann, ich hatte gesagt, ich will hier raus. Ja. Das hatte man mir wohl sehr übel genommen. Ja. Und das war auch der Grund dafür. Danke, dass du angerufen hast und das erzählt hast, Achim. Jo. Alles Gute. Alles klar. Ciao. Tschüss. Tschüss. Anne, 24 Jahre. Ja, hallo Domian. Grüß dich. Unser Thema Leben in der ehemaligen DDR heute. Also ich bin da ganz beeindruckt von meinem Vorredner. Das hat mich ja echt aus den Schuhen gehauen, weil ich bin Gott sei Dank von diesen Sachen eigentlich verschont geblieben. Ich habe eigentlich immer nur Positives erlebt. Ich war auch nicht in der FDJ. Oder also du rufst aus Ostdeutschland an? Nee, ich bin seit 6 Jahren jetzt im Westen. Bist aber dort aufgewachsen? Ich bin da aufgewachsen, ja. Ich bin 18 dann rübergegangen. Ja. Also was sind so deine Haupterinnerungen, wenn du an deine Jugend, an deine Kindheit denkst? Ja, also bei uns war das eigentlich alles ziemlich locker gewesen. Und meine Mutter war dagegen, dass ich in die FDJ gehe oder die jungen Pioniere, damit fing es ja an, und dann Jugendweihe. Ich bin also in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und ich glaube, wir müssen mal eine erklären. Viele Jugendliche oder junge Leute im Westen wissen vielleicht gar nicht genau, was FDJ ist. Das war Freie Deutsche Jugend. Genau, und das war so ein Jugendverband, wo alle eigentlich so reingingen, ne? Böser Vergleich, mit der Hitlerjugend, ne? Ja. Wo alle organisiert waren und das gehörte zum gesellschaftlich guten Ton, dass man da mitmachte. Ja, ne? Genau, ja, das musste sein. Und da musste man dann mehrfach in der Woche hinlatschen, 1000 Sachen machen. Nee, da war man, ja, das auch, aber hauptsächlich ging es halt darum, dass alle uniformiert waren und alle gleich. Ja. Und dass man beim Schulappell dann alle im Blauhemd sich dahinstellt. Ich habe mir extra was anderes angezogen, was Gelbes oder Rotes. Aber man unternahm ja auch gemeinsam was, ne? Ja, ja. Und man wurde da habe ich auch immer mitgemacht. Also das war eigentlich kein Problem. Da habe ich nicht Schwierigkeiten gehabt. Wurde man da auch ideologisch geschult? Also dass man da so auf Linie gebracht wurde? Ja, das haben sie immer versucht. Also, aber so untereinander, wir waren schon alle einig. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Wir haben halt das hauptsächlich genutzt, um unseren Spaß zu haben. Jetzt, wenn das so gelingt, ist das natürlich eine gute Sache. Aber du hast gesagt, dass du dich dem Ganzen entzogen hast, weil du auch aus einem christlichen Elternhaus kamst. Ja. Damit wart ihr doch eigentlich in der DDR schon Außenseiter, ne? Oder? Nee, eigentlich nicht. Aber wenn man sich da offiziell so zu bekannte? Nö. Nee? Nee. Also hast du deshalb keine Schwierigkeiten gehabt? Eigentlich nie Probleme, außer in der Ausbildung. Dann hatte ich einen ziemlich fiesen Staatsbürgerkundelehrer, was auch mein Klassenlehrer war. Und ich hatte sowieso Glück gehabt, dass ich diesen Ausbildungsplatz bekommen habe als Krippenerzieherin. Mhm. Weil, wie gesagt, ich war in dieser ganzen Uniformiererei nicht mit dabei und habe mich damals schon rausgehalten. Und der hat mir dann halt echt Probleme gemacht, weil ich habe ziemlich viel kritisiert und habe immer meine Meinung gesagt. Und das Schöne an dieser Sache war, als ich dann im Westen war und ich bin dann durch Kassel gelaufen, habe ich diesen Lehrer wieder getroffen. Aha. Und er hat mich dann angeguckt. Hast du ihm die Meinung gesagt? War ganz baff. Und habe ich gesagt, ja, Herr So und So, sehen Sie, aus mir ist doch noch was geworden. Mhm. Und er war ziemlich entsetzt und hat sich auch, glaube ich, ganz schön geschämt. Ja, vielleicht waren die auch nicht mehr so sehr scharf, weil das ja so in der Endzeit der DDR war, als du dann in deiner deine Schulzeit beendet hast auch. Ne? Kann sein. Nee, da finde ich eigentlich nicht. Nee. Ist nicht so. Nö. Mhm. Das war nicht so. Wie haben die euch denn oder dir jetzt auch zum Beispiel solche Sachen verbraten, verständlich gemacht, dass es keine Pressefreiheit gibt in der DDR, gab, dass man nicht reisen konnte? Und ja, so das fand ich schon immer schade, weil das war auch das, was mich am meisten mitgestört hat, ne? Dass man nirgendwo eigentlich, dass man halt so unfrei war. Wie haben die das denn euch erklärt? Dass man nicht wegfahren darf, dass man erschossen wird, wenn man über die Grenze geht. Ja, weil die uns halt alle was Böses wollen. Also das nicht-sozialistische Ausland, die wollen uns halt alle nur verderben und halt falsch ideologisieren und diese Sachen halt, haben sie da erzählt. Und es wäre ja auch ganz schön an den Ungarn und so. Aber das hast du schon auch in der Jugend nicht geglaubt? Nee, wir hatten ja auch viel Westverwandtschaft. Ja. Also die haben uns auch schon immer gesagt, dass es nicht so toll ist im Westen, wie das immer alles erscheint. Ja. Und dass man halt irgendwie drüben seine Schwierigkeiten hat. Ne? War denn deine Familie auch eher oppositionell eingestellt? Ja, das immer. Schon, ja. Schon immer. Ja. Also meine Mutter hat auch immer gesagt, wenn dir was nicht passt, dann wehr dich und so. Und ja. Mach deinen Mund auf. Wart ihr in der katholischen oder evangelischen Kirche? Evangelische Kirche, ja. Ja. Was ich halt schade finde, was ich auch sagen wollte, das ist, dass bei der Wiedervereinigung, das war für mich keine Wiedervereinigung, sondern eine Angliederung. Weil es wurde, die DDR, wir mussten alles übernehmen vom Westen und von uns wurde gar nichts übernommen. Mhm. Also viele Sachen, die gut waren, zum Beispiel die ganze Müllgeschichte, bei uns gab es so eine Sekundärrohstofferfassung, hieß das. Und es gab halt nur eine Sorte Pfandflaschen in der ganzen Republik und da wurde keine Milch vom Norden in den Süden gefahren, und all diese Sachen. Na gut, das ist ein Beispiel, was ich auch so sehe, wo du recht hast. Ja. Sag mal noch ein anderes Beispiel. Ja, die Frauen zum Beispiel, die alle Arbeit hatten und ihre Kinder immer versorgt hatten, Krippenplatz, Kindergartenplatz, die sind jetzt alle benachteiligt und das hat meiner Meinung nach der Emanzipation einen ganz schön Rückschritt verpasst. Immer. Wobei das Argument mit der Arbeit ist ein heikles Argument. Es gab ja in der ehemaligen DDR weitaus mehr Stellen, als es Arbeit gab. Und das war ja aufgebaut auf einem ganz maroden Fundament. Daher ist es ja letztendlich dann auch zusammengebrochen. Ne? Also ja, da bin ich immer vorsichtig mit der Arbeit. Ich meine, das ist auch mehr persönlich auf eine Frau bezogen. Also, wenn die eine Arbeit hat, dann wird sie gebraucht und ist nur nicht nur das Hausmütterchen am Herd. Ja. Also die Frauen waren viel selbstbewusster. Zum Beispiel, Stichwort Frauen, man hätte auch, finde ich, die Abtreibungsregelung in der DDR übernehmen können. Und nicht dieses ganze Theater, was hier dann jahrelang gelaufen ist an Diskussionen. Ja gut, also das finde ich sowieso nicht gut. Also ich bin sowieso gegen Abtreibung. Mhm. Also das ist nicht so mein Ding. Wenn du jetzt so, du hast nun beides miterlebt und würdest du, ich habe es gerade schon den Veit am Anfang gefragt oder in der Richtung gefragt, würdest du gerne nochmal zurückgehen und in der DDR leben? Nee, also ich bin auch voll dem Veit seiner Meinung, dem kann ich mich wirklich nur anschließen. Mhm. Also es ist schon besser so, wie es ist. Also ich möchte auch gerne in Urlaub fahren, wohin ich will und nicht nur das vorgeschrieben bekommen. Also die Freiheit. Und er hat wirklich recht, man kann aus seinem Leben was machen, wenn man will. Wobei ich dir auch recht gebe, dass, also mich provoziert eigentlich immer so dieser Begriff, der kommt ja auch vorwiegend aus kommunistischer Ecke auch, dass es ein Anschluss war. Das provoziert mich schon, weil es ein demokratisch gewähltes Parlament in der DDR gab. Und die Mehrheit dieses Parlaments hat sich für die Wiedervereinigung entschieden. Was ich allerdings sehr, was mich auch schon sehr nervt, ist beispielsweise, hätte ich es sehr, sehr begrüßt, wenn wir einen Bundespräsidenten bekommen hätten aus Ostdeutschland. Das zum Beispiel hätte ich toll gefunden. Ja, ich finde, das ging auch alles ziemlich schnell halt, ne? Mhm. Und dass es dadurch irgendwie nicht richtig, also dass die Leute nicht richtig zum Nachdenken gekommen sind. Jeder wollte nur schnell den Westen und schnell. Ich glaube allerdings, Anne, wenn man noch länger gezögert hätte, dass die Schwierigkeiten... Wäre mehr kaputt gegangen. Ja, es wäre noch viel komplizierter alles geworden. Ja, insofern, ja, klar, hast du schon recht, aber durch die Schnelligkeit ist das halt alles ein bisschen ins Hintertreffen gekommen und ich glaube, man hat gar nicht überlegt, was, ob man auch von uns was übernehmen könnte. Ja, zum Beispiel war ich von Anfang an auch ein Befürworter für die Hauptstadt Berlin im vereinten Deutschland. Ja, das ist ja sowieso ein Lacher, ne? Finde ich ganz wichtig, also, weil man dadurch eben auch den Ostteil Deutschlands viel wichtiger nimmt, wenn man ganz klar sagt, wir verabschieden uns von dieser Bonner Republik. Wir haben jetzt ein neues Land. Ja, 100%. Mir hat zum Beispiel auch sehr gut gefallen Willy Brandt, der nun leider viel zu früh gestorben ist, wie ich finde, gerade auch jetzt im vereinten Deutschland, was die Thematik angeht. Er hat gesagt, wir müssen auch einen anderen Namen haben. Ja. Wir sollen uns jetzt nicht mehr Bundesrepublik Deutschland nennen, sondern einfach nur Deutschland, um zu signalisieren, dieses ist jetzt ein Neuanfang. Ja, das hast du irgendwann schon mal erzählt und das fand ich wirklich sehr gut. Da dachte ich mir, der Mann hat aus meiner Seele gesprochen. Es hätte wirklich einfach nur Deutschland heißen sollen. Weil ich glaube, dass gerade im Westen auch viele junge Leute einfach so weitermachen wie vorher und gar nicht kapieren, dass es eine neue Situation gibt. Und dadurch hätte man das symbolisieren können. Ja, und also ich finde auch viele, viele Ostdeutsche, vor allen Dingen Sachsen oder so, ja, die werden ja auch so oft belächelt noch, ne? Mhm. Es ist irgendwie noch nicht alles so, wie es eigentlich sein sollte. Aber ich hoffe, dass wir alle gemeinsam das hinkriegen. Ja, ich will auch nicht so viel jammern, ich will einfach, dass man es anpackt. Nee, das finde ich auch nicht gut. Ja. Schön, dass du angerufen hast, Anne. Ja, okay. Alles Gute. Alles klar, tschüss. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ach, jetzt haben wir schon halb zwei. Die Zeit vergeht. Musik.